Am 15. März 1939 gab die tschechoslowakische Regierung dem deutschen Druck nach und stimmte der völligen Zerschlagung ihres Staates zu, der nun als Protektorat Böhmen und Mähren von hohen NS-Funktionären regiert wurde. Mit unüberhörbarem Stolz verkündete Propagandaminister Goebbels im Rundfunk den Erfolg einer politischen Erpressung. Zu diesem Abkommen erlässt der Führer folgende Proklamation: An das deutsche Volk. Nachdem erst vor wenigen Monaten Deutschland gezwungen war, seine in geschlossenen Siedlungsgebieten lebenden Volksgenossen gegenüber dem unerträglichen terroristischen Regime der Tschechoslowakei in Schutz zu nehmen, zeigten sich in den letzten Wochen steigend erneut gleiche Erscheinungen. Dies muss in einem Raume, in dem so viele Nationalitäten nebeneinander leben, zu unerträglichen Zuständen führen. Als Reaktion auf diese erneuten Angriffe gegen die Freiheit und das Leben der Volksgruppen haben sich diese nunmehr von Prag losgelöst. Die Tschechoslowakei hat damit aufgehört zu existieren. Nur 8 Tage später, am 23. März 1939, befahl Hitler, das Memelgebiet zu besetzen, das im Versailler Vertrag an die Alliierten abgetreten worden war und seit 1924 zu Litauen gehörte. Und am 3. April 1939 forderte er die weiterhin loyalen Oberbefehlshaber der Wehrmacht auf, den Krieg gegen Polen vorzubereiten. Kurz danach kündigte er den Nichtangriffspakt mit Polen und das Flottenabkommen mit Großbritannien. Die Zeichen standen immer mehr auf Krieg. Der Historiker Wolfgang Benz zu den Überlegungen Hitlers: Der Erfolg der bisherigen Drohungen und Erpressungen bestärkte Hitler. Und die noch unzulängliche Aufrüstung gedachte er im kalkulierten Konflikt mit Frankreich und Großbritannien, möglicherweise auch mit den USA, durch Schnelligkeit auszugleichen, mit der er vollendete Tatsachen schaffen wollte. Überdies hoffte er, Interventionen der Westmächte aufgrund ihrer Bündnisverpflichtungen gegenüber Polen würden nur formellen Charakter haben, da weder Paris noch London gerüstet seien. Weil die Kriegsgefahr durch den ungebremsten Expansionsdrang Hitlers weiter zunahm, entschieden sich die BBC und das britische Außenministerium am 16. April 1939 dafür, den deutschen Dienst als eigenständigen Auslandsdienst einzurichten. Zunächst beschränkte sich die wöchentliche Sendedauer auf 5 Stunden und 15 Minuten, die vor allem mit Nachrichten gefüllt wurden. Seit März 1939 gab es zudem sogenannte Sonderberichte. Das waren kurze Kommentare, in denen der britische Standpunkt zu politischen Entwicklungen dargelegt wurde. In den kommenden Monaten verlängerte sich die Sendezeit kontinuierlich auf 13,5 Stunden wöchentlich. Überraschungen, die eine Kommentierung geradezu herausforderten, gab es genug. Um die Sowjetunion, das eigentliche Ziel seiner Expansionspolitik, zunächst aus einem Krieg herauszuhalten, ging Hitler auf Stalin zu. Zum Entsetzen der Kommunisten weltweit wurde am 23. August 1939 der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt unterzeichnet. Das war, so noch einmal Wolfgang Benz, in Berlin als groß angelegtes Täuschungsmanöver geplant, mit dem Polen isoliert, zerstörungsreif und schließlich geteilt werden sollte. Der britische Außenminister Lord Halifax stellte kurz danach in einer Rundfunkansprache klar, dass Großbritannien zu seinen Bündnisverpflichtungen stehen werde. Der deutschsprachige Dienst der BBC brachte eine Zusammenfassung. Die gegenwärtige Spannung zwischen Deutschland und Polen nahm ihren Ausgang von Ansprüchen und Beschwerden, die Deutschland in Bezug auf Danzig vorbrachte, wo wie Unda, wo die polnische Provinz, die allgemein der polnische Korridor genannt wird. Diese entstandene Spannung ist verschärft worden durch die beiderseitigen Anschuldigungen über die Behandlung der Minderheiten. Jedem Lande muss natürlich daran gelegen sein, Minderheiten eine gerechte Behandlung zu sichern. Und ganz besonders müssen sich Minderheiten interessieren, mit denen es rassenmäßig verbunden ist. Ganz bestimmt würde niemand in Großbritannien für Zustände eintreten, unter denen irgendeine Minderheit eine solche Behandlung versagt wird. Sind jedoch Beschwerdegründe vorhanden, so sollten sie nicht in eine Weise aufgebauscht werden, die es hundertmal schwieriger macht, sie aus der Welt zu schaffen. Sie sollten gerechterweise der Weltmeinung zur ruhigen Prüfung vorgelegt werden. Es ist unmöglich, die Tatsache außer Acht zu lassen, dass die Beschuldigungen, die gegen Polen vorgebracht werden, stark an diejenigen erinnern, die im Vorjahr gegen die Tschechoslowakei ins Feld geführt wurden. Und man soll nicht vergessen, dass es in Deutschland eine große polnische Minderheit gibt, über deren Verhandlungen sich die polnische Regierung beklagt.